Und irgendjemand von euch, der hier gerade streamt, wird nicht mehr leben, wenn ich rausfinde, wer es war. Das meine ich ernst. Darf man davon ausgehen, dass sich der Red Guard erledigt hat? Wieso? Weil euer Tank weg ist, Lauderdin. What the fuck? Nee, der ist gerade offline gegangen. Gerade. Er ist offline. Ich bin auf dem Server, hier steht Lauderdin ist jetzt offline. Ich bin im Teamspeak, hier steht Lauderdin hat disconnected. Also ich kann ihn noch anschreiben. Nein, er ist offline, antwortet mir nicht mehr. Oh. War irgendwas? Nö. Ja. Ja, er hat sich rausgeportet. Nee, er hat sich nicht rausgeportet, er ist offline gegangen. Dann geht er, verschwindet er. Ist einfach nur offline. Ja, er ist offline. Okay. Raid-Abbruch, Raid-Nachbesprechung, nächste Woche Samstag, nächster Versuch. Jeder ist dazu verpflichtet mitzugucken, dass das, was diese Gilde sucht, für den Raid-Kader auch von den normalen Spielern mitgesucht wird. Also umhören, umgucken, fragen. Ja? Genau wegen solchen Assis, die Gildenmitgliedschaft von dem wird jetzt beendet. Ihr könnt euch bei ihm höchstpersönlich und einzig und allein bei ihm bedanken, dass der Raid jetzt beendet ist. Great Nachbesprechung. Bitte, MHJ. Jo. Okay, jeder kann kurz eben etwas sagen über was ihm gefallen und nicht gefallen hat im Raid. Dinge, die schon gesagt sind, bitte nicht mehr sagen, nur Erweiterungen dann. Die Leute einzeln dran. Jo. MHJ fängt direkt an, damit er einmal hört, wie es sein soll. Ja? Und dann machen wir bei Elysium nach oben im Teamspeak durch. Bitte schön, MHJ. Okay, jedenfalls schön, dass wir einen Boss gelegt haben. Nicht so schön, aber hat eine Lernkurve gegeben. Brauche noch ein bisschen etwas mehr Infos, damit das besser geht. Weil vielleicht mit 3 Tanks spielen, ich weiß nicht, da muss ich noch mal schauen. Weiter, ja, mussten. Einige haben nicht sehr viel Damage gemacht, aber das müssen wir dann schauen, dass das doch besser geht. Damit kommen in die Woche mal MTS schauen, ob wir etwas finden können. Und vielleicht, dass es im INI-Cup gibt, wo man schon miteinander mitspielen kann. Würde ich sagen, fangen wir unter an. Ich nehme mal dran, Elysium. Das ist jetzt mein erstes Mal, dass ich dabei war, so, Okay, wir möchten von dir wissen, was oder wer hat dir gefallen, was oder wer hat dir nicht gefallen und warum? Hast du noch eine Frage, hast du noch einen Vorschlag? Okay, also erstmal das Positive, ich fand die Gruppe ganz nett, sympathisch und auch, die Erklärungen waren verständlich und gut und kurz gehalten. Schlecht fand ich eigentlich nur, dass, der Schaden teilweise echt unterirdisch war. Du stehst dort mit Leuten, die gerade mal so eben die 370 gekratzt haben. Das ich weiß, aber 4,5k DPS ist halt schon für 370 schon ein bisschen sehr. 4,5k DPS? 4,5k DPS ist Tschüss, ab aus Gilde. Bye, bye. Nein, ich meine das genauso. 4,5k DPS fahre ich mit dem 110er. Naja, okay, mit 150. Das ist halt schon echt ein bisschen sehr mau für den Raid. Ich sag mal so, jeder Melee, der keine Dunkelmond-Yama-Karte tiefen hat, braucht eigentlich den Raid nicht betreten, weil das sind 1,5k DPS, die locker drauf kommen. Egal, ob ihr ein 390er-Schmuckstück anhört, ihr zieht dieses Ding an, weil es besser ist. In jeder Simulation, in jedem Listing steht drin, dieses Ding ist ein Must-Have. Erstens. Zweite Sache, 4,5k ist, also wenn ihr an der Bosspuppe nicht eure 13-14k fahrt, braucht ihr diesen Raid nicht betreten. In einem 5-Minuten-Kampf, nicht nach 30 Sekunden. Nach 30 Sekunden fahre ich auf 20k. Letzte, wo wir den Boss gelegt haben, haben die erste 10 5,5 und mehr gemacht. Ja, aber 5,5 ist einfach Ja, das war Laura. Ich kann es ja jetzt nicht runterrechnen. Ne? Deswegen sage ich es mit der Bosspuppe, damit jedem klar ist, wenn ich das an der Bosspuppe nicht schaffe, schaffe ich es erst recht nicht im Raid mit all dem, was auf mich einstürzt. Ja? Gut. Elysium noch mehr? Nur, dass ich halt mit diesem Setup und halt auch dieser Konstellation von Schaden auch keinen weiteren Erfolg sehe mit dem zweiten Boss, wenn ich ehrlich bin. Da kann ich dir sagen, wenn man 70 Leute zum Raid einlädt und von diesen 70 Leuten gerade mal 13 Leute zum Raid erscheinen, ist das, glaube ich, erstmal das Grundsätzliche. Und wenn von den Leuten, die in dieser Gilde sind, ein Tsunami, ein Tree, ein Draby, ein Cooper, ein Apfelmus, fast nicht im, obwohl bei Apfelmus war jetzt mal ein Tag, fast nicht im Teamspeak sind, ihr auch nicht miteinander irgendwas geht, dann braucht man sich auch nicht wundern, dass keiner irgendwie Bock hat, sich in irgendeiner Form mal Gear zu holen, keiner mal irgendwie die Chance hat, eine Frage zu stellen, was kann ich besser machen, wie kann ich besser werden, welche Wertigkeiten brauche ich, kannst du mal drüber gucken, dafür sind wir abends hier. Wenn man es nicht nutzt, ja, dann müsst ihr euch hinstellen und müsst Leute suchen, und zwar so lange Leute suchen, bis der Raid-Kader voll ist, dass ihr die Leute, die nicht spielen können oder nicht spielen können wollen, einfach rausdrängt, weil dann haben wir irgendwann keinen Raid-Platz mehr. Aber da müsst ihr euch hinstellen und müsst suchen. Wir haben genügend getan. Wir sind an dem Punkt, dass euer Gildenmeister hier auf Hordenseite raiden geht, weil er sich das hier nicht mehr antut, weil er keinen Bock mehr hat, ewig auf die Fresse zu kriegen, dafür, dass er 60 Stunden, die er sich in der Woche gegeben hat, nicht reichen. Weil ich bin im Anpranger gestellt worden. Deshalb, wenn euch der Schaden nicht passt, ihr könnt jederzeit, selbst mitten im Raid, selbst mitten im Kampf, hat jeder von euch das Recht, einen Raid-Kader-Ausschluss als Antrag zu stellen für jemanden. Und wenn dem stattgegeben wird, gut, und wäre das heute passiert, wäre in dem Moment sofort der Raid beendet gewesen. Ich wollte dir jetzt damit nicht persönlich irgendwie auf die Füße treten. Nee, du trittst das nicht mir persönlich auf die Füße, du trittst allen, die in dieser Gilde irgendwas getan haben, gerade auf die Füße. Ja, die fahren scheiß Damage und müssen sich hinsetzen und mehr Damage fahren. Ja, weil dieses, ich sehe da keine Zukunft, dass da noch ein Boss liegt. Ja, da muss den Leuten eben auf die harte Art und Weise klar gemacht werden, dass sie eben mal drastisch mehr Damage fahren müssen. Oder drastisch mehr decursen müssen. Oder drastisch mehr auf die Omme kriegen müssen. Ja? Tsunami. Ja, das ist mein Fehler mit dem Schaden. Das ist von mir schlecht gelaufen. Kann ich nicht sehen, Aurantia. Alles gut. Schau's dir nachher an. Kann ich mir gerade nicht angucken, es wird nicht gelistet. Der MHJ hat's mitgelockt, ich gucke es mir später an, morgen, übermorgen, irgendwann, wenn ich Zeit habe. Mhm. Also nochmal, Tsunami hinsetzen, Gear holen, Dunkelmond Yamakat ist für einen Caster Schrott. Kein Caster braucht die, Heiler brauchen sie nur, wenn die Kämpfe ewigst lang sind und sie überhaupt kein Mana-Management haben, ansonsten brauchen sie die nicht. Nur einzig und allein für Melis ist die Dunkelmond-Yama-Karte toll und alles andere müsst ihr eben unterwegs sein. Mythic Elis laufen, und zwar nicht nur Nuller, auch höher. Und ich sag's euch, wie es ist, wenn man den NRC-Rate durchkriegen will, sollte man auch so 380 und höher da stehen. Dann sagt ihr, wofür muss ich da noch da rein? Dafür, dass ihr die Bosse und die Grundlagen lernt, dafür, dass ihr die richtigen Azarit-Items kriegt, dafür, dass ihr den richtigen Schmuck tragt, dafür, dass ihr dann hinterher nur noch Kleinigkeiten für HC mit dazulernen müsst, um dann HC zu spielen. Dafür, dass ihr euch da drin dann gemeinsam einspielt. Aber mit 370 ganz knapp, und da muss man den Schar auch wirklich sehr gut spielen können, um mit 370 da rein zu dürfen. Ja, ich bin froh, dass ich mit durfte einfach, aber ich wusste, dass ich schlecht bin. Ja, dann wirst du für nächste Woche besser. Und wenn du nicht weißt, wie du besser werden sollst, frag. Abends Teamspeak, nach 19 Uhr. Hallo, hilf mir. Wer kann mir helfen? Wann hat er Zeit? Dann bin ich da. Setz dich hin, sag mir wie. Gut. Wir sind verpflichtet, wir sind gezwungen, dir die Antwort darauf zu geben. Wir müssen sie dir geben. Wenn wir das nicht können, brauchen wir uns als Gilde nicht weiter damit beschäftigen, aufrechterhalten zu werden, sondern können wir uns auch einfach auflösen. Weil das ist die Pflicht einer Gilde. Immer gewesen. Cineria. Ja, ich fand jetzt beim ersten Boss fand ich schade, dass sie meistens beim Boss ein bisschen gefailt sind, dass sie beim Boss den Schaden weiter gemacht haben, dass der Boss weiter gesteckt hat, aber sonst hat eigentlich alles gepasst. Weißt du, woran es lag? Beim Boss, der hat eine Zeit, wo man ihn nicht angreifen darf, und manche haben ihn angegriffen trotzdem, damit kommt er die Stacks. Hat jemand ganz laut und deutlich gesagt, Damage Stop, Escape drücken? Ja, manche schon. Nein, hat das einer, hat das der Raid-Leiter laut und deutlich als Nein, Befehl ich, das, gesagt? Es würde gesagt, nicht von mir. Dann solltet ihr darauf aufpassen, weil wäre ich Raid-Leiter, hätte ich dann gesagt, ablegen, spielen wir nochmal. Jedes Mal wieder, solange auch nur einer der Menschen darauf macht, ablegen nochmal, so lange, bis er es könnt. Hm? Geht ihr random, fliegt ihr dafür mitten im Kampf raus. Schwöre ich euch. In 99 von 100 Raid-Gruppen fliegt ihr für sowas raus. Tree. Naja, wie gesagt, ist für mich das allererste Mal. Ich fand es jetzt im Lernen gut, ich weiß nicht, woran ich arbeiten muss, hat mir den Team spielt, tut mir leid. Ich bin halt nicht der größte Redner. Hab dann halt geschrieben, weiß jetzt aber auch, wie es dann anders geht und hoffe, dass das nächste Mal besser ist. Gut, die vier, die jetzt schon dran waren, auch mal bitte mit umgucken, auch mal fragen, auch mal Freunde und Bekannte fragen, ob sie Samstag, Sonntag Zeit haben, in diese Gilde kommen würden, um in diesen Raid-Kader zu kommen, damit der größer ist. Dann könnte auch mehr schaffen. Und Tree, du brauchst ein neues Mikro. Ja, ich brauche ein neues Headset. Ja, oder einfach nur ein Standmikro für 7 Euro. Gravy, Tobi. Ja, Damage sollte etwas optimierter werden an manchen Ecken. Die Leute sollten selber auf das achten, was Bigwigs ihnen eben sagt. Dementsprechend sollten trotzdem gewisse Ansagen sein, wie Targetwechsel. Finde ich einfach in einer Gruppe relativ wichtig, weil sich auch die Deceiler oder Tanks manchmal auf andere Elemente konzentrieren. Aber ansonsten fand ich so eine Gruppe ja gut, dass der Zusammenhalt da war, die Leute sich dementsprechend dann nicht aufgeteilt haben oder sich gegenseitig dann angepisst haben, wenn irgendwas nicht funktioniert hat. Die Lernkurve war, wie MHJ gesagt hat, da, definitiv. Ansonsten hätte ich jetzt gesagt, ja, wie du am Anfang eben meintest, es ist ein bisschen schade, dass man 70 Leute invitet und keiner es für nötig hält, dass man kommt. Deswegen auch an dich die Aufgabe. Mitsuchen, hast du jemanden abends Teamspeak? Ich hätte drei Leute. Ja, super. Und zwar, was wäre das? Hat sich nie dementsprechend ergeben, dass wir invited wurden. Ich hatte da damals noch, halbe Woche mit Eat My Dots eben geschrieben. Ja, Eat My Dots konnte knicken. Der hat Leute. Der Eat My Dots hat Leute in die Gilde eingeladen und hat die auf Non-Raider gestellt, wenn sie einen Raid-Platz wollten, und auf Raider gestellt, wenn sie eigentlich Non-Raider gewesen wären. Hat den Leuten erzählt, sie müssten 385 sein, überhaupt in Raid eingeladen zu werden, und hat dann noch Post verschickt, irgendwie gibt kein Raid. Also, ganz behindert der Typ. Also wir haben im Regelfall 375 bis 380 Gear, wir fahren alle um die 12 kdps. Achso, ich wollte wissen, was für Klassen. Klassen, Hunter, Druide oder Monk, kommt noch ein bisschen drauf an, beide sind aber gleich equipped. Was und ein Demon Hunter. Druide spielt wahrscheinlich Moonkin bzw. Heal. Kommt ein bisschen drauf an, wie es im Raid ihm Spaß macht oder was er halt für eine Rolle bekommt. Dann muss okay, Heal würden wir sehr gerne nehmen. Heal würden wir wirklich super gerne nehmen. Wenn er den nicht als Heal spielen will, gucken, ob der den Monk spielen würde als Heal. Ist der Jäger Fernkämpfer oder Melee? Beastmaster. Beastmaster. Und dann sagtest du noch einen DH, weil wir brauchen jetzt erstmal dringend noch einen Tank, weil sonst gibt es definitiv keinen Raid. Wir haben gerade nur einen Tank. Ja, du, ich meine Tank hier, ich weiß nicht, die Welt macht es ja jetzt im BFA nicht aus. Wenn man es eh nicht aussuchen kann direkt in Raids, dann kann auch ich tanken. Das ist nicht das Thema da. Also mit anderen Worten, ich schreibe mir mal auf, Raebi wird zum Tank. Der DH ist dann wahrscheinlich DD. Ja, dann mach das doch klar und schreib mir eine Post einen Tag vorher, wann ich am nächsten Tag da sein soll. Ja, und dann bin ich da und dann machen wir das. Okay? Jo. Bin eigentlich immer abends, so ab 19 Uhr, bin ich irgendwo in der Nähe des Rechners. Okay? Ja, alles klar. Na, guck mal, super. Cooper! Ja, also ich finde es auch gut, dass wir da jetzt im Endeffekt so zusammengehalten haben. Allerdings bin ich jetzt gerade eben durch die Raucherpause zu spät gekommen, um zu erfahren, weshalb wir jetzt aufhören. Weil der Lorderdin, der Tank, einfach offline gegangen ist und nicht wiedergekommen ist. Und nur mit einem Tank kannst du nicht raiden. Und nur mit 11 Mann geht's auch nicht. 12 Mann ist das Minimum. Darauf ist das Ganze eigentlich ausgelegt. Blizzard hat sogar eigentlich auf 15 Mann programmiert. So, dass es mit 15 Mann am einfachsten wäre. Mit 10 Mann könntest du zwar in den Raid hineingehen, kommst aber mit 2 Heilern nicht weiter, weil du einfach keine vernünftige Aufteilung machen kannst, weil da muss sich ein Heiler komplett um die Tanks kümmern, der andere komplett und da geht's dann in die Binsen. Weil der wird das nicht alleine können mit den restlichen 8 Nasen. Und deshalb funktioniert das dann. Okay, ja, weil bei mir wird er nicht als offline irgendwie im Raid-Tool angezeigt. Keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil er im Raid-Tool gar nicht mehr da ist, aber ich kann ja sagen, ich bin auf seinem Server, er steht hier als offline, er ist selber aus dem Teamspeak gegangen, ist nicht wieder ins Teamspeak reingekommen und mehrere haben mir bestätigt, dass er offline ist und haben es auch versucht, ihn anzuschreiben, da steht auch, er wäre offline. Ja, das ist dann natürlich sehr nett. Ja, euch den Raid versaut. Das ist der Grund, warum abgesagt wurde. Ja, gut. Ansonsten zum Thema TS-Aktivität. Ich habe bis abends um 10 Uhr Arbeit, komme dann meistens gegen 12 Uhr nachts nochmal on und bin dann bis um 3, 4 Uhr online. Ich glaube nicht, dass da jemand noch im TS rumhängt. Da hast du absolut recht, ja. Und kennst deswegen, du denn noch den einen oder anderen, der zumindest hier Samstag, Sonntag auch raiden könnte? Ich hätte eventuell noch einen DK, allerdings ist der zurzeit auch ziemlich inaktiv. Mach doch mal. Tank wäre geil, aber auch wenn er DD spielt, kann er wenigstens Gribben. Gribben ist nice. Ja, ja, der spielt normalerweise Tank. Gut. Ja, dann frag doch einfach mal, dann muss der Draby hinterher nicht unbedingt tanken, ne? Weil der Drenella ist ja bei uns hauptsächlich Tank, von daher. Super. Driaden, also du dann? Ja. Du dann. Ja, also ich fand es auch eigentlich, dass der Boss es gelegen hat, fand ich super. Dass der Tank uns jetzt hier hängen lässt, finde ich scheiße. Also ich kann es nicht verstehen, warum, weshalb er jetzt einfach gegangen ist, ohne ein Wort zu sagen. Ich meine, dann sagt man wenigstens irgendwas, bin ich der Meinung, wenn man keine Lust mehr hat. Ja, an dem DPS-Zahlen müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Vor allem die andere Eule sollte das Schmuckstück austauschen. Das ist ein Heiler-Schmuckstück, was du anhast, wollte ich dir nur sagen. Okay. Das war doch das, was ich heute auch erzählt hatte. Dass, das ist, glaube ich, noch einer gewesen, oder? Ja, der Priester. Mhm. Ist gut, habe ich verstanden. Sorry, ich will niemand auf die Füße treten. Ich meinte jetzt aber, die Eule, die hat halt einen Heiler-Twinker dann und das bringt dir nichts. Alles ist besser als das. Ist mir jetzt bewusst. Okay, ja, sonst war alles okay. Aber irgendwer sagte, in der Weltenquest gibt es ein besseres Schmuckstück. Genau, es soll irgendwo ein Weltenquest geben. Weltquest geben. Das würde ich dann gleich noch machen. Ich hatte noch eine Frage. Hier, ich hätte vielleicht ein DD-Krüger, wenn ich laufen würde. Gerne. Wenn du, also wenn wir hier gleich die Raid-Nachbesprechung durch haben, wir sind fast durch, dann könnt ihr euch da auch an der MHA wenden. Der MHA ist noch hier. Der kann auch jetzt gleich Gespräche machen, gar kein Problem. Doch, weiß ich, Travi. Okay. Ja. Danke. Denke mal, dass die Wertigkeiten sich da wirklich nicht verschoben haben. Kaifnein? Bei was denn? Vielseitigkeit und Meisterschaft. Dann würde ich doch fast mal Folgendes sagen. Hallo Tsunami. Dann quatsch doch mal mit der Dryaden darüber, was du wirklich brauchst, und dann sagt ihr dir das und dann kommst du nächstes Mal mit den richtigen Sachen und dann passt das auch besser. Okay. Wie gesagt, einfach gleich mal mit Dryaden reden, wenn wir durch sind. Hast du noch mehr, Kaifmann? Woran lag das, dass du vorhin nicht die Cursed hast? Aber das blendende Licht hat aber nichts mit dem Decursen zu tun. Da musst du dich von den Ads wegdrehen. Und das wurde angesagt die jedes Frage Mal. Frage habe ich trotzdem gestellt, weil es einfach gab, die vorhin, deswegen kam ich ja überhaupt in den Channel rein, gesagt haben, der Kalfnein, der hat nur ein einziges Mal Decursed. Und zwar genau dann, als es angesagt worden ist, er extra darauf hingewiesen wurde und ansonsten nicht. Und ein Heiler muss einfach grundsätzlich auch Decursen. Und deswegen war die Frage an ihn, warum es so war. Er hat gesagt, hat sich mehr aufs Heilen konzentriert. Bitte, dass die Cursen gehört mit zum Heilen dazu. Aber ansonsten kannst du dich totheilen, wenn nicht die Cursed wird. Wenn die anderen das auch nicht machen, dann habt ihr zwar einen tollen HPS da stehen, aber die Leute sind tot. Ja? Das kam noch dazu, ich muss mich an das Add-on gewöhnen. Das wirst du schon. Das ist nicht anders als Dirty Boss Mod auch von der, also außer dass es halt Sachen ansagt, ein paar Sekunden mehr. Ja, wie gesagt, ich fand das echt cool, das ist auch ein wunderschönes Add-on. Nur da ist dann auf einmal so viel was also im Endeffekt für mich neu war. Dann geh einfach mal LFR und mit diesem Tool und dann siehst du, wie es da genau funktioniert und hast du kein Problem. Ich würde nur gerne die anderen dran nehmen, weißt du? Weil du warst ja vorhin und danach frage ich, ob noch jemand was hat. Nur, dass wir einmal durchkommen. Das wäre echt toll. Kalfnein, hast du noch mehr? Apfelmus. Ich fand es gut, dass wir den ersten Boss gelicht haben. Was ich scheiße fand, ist, dass der Tank einfach ohne was gesagt zu haben ausgegangen ist. Und mein DPS muss ich noch ein bisschen rumschrauben. Okay, so, ich habe den Lorladin auch gerade aus der Gilde geschmissen. Amy? Ja. Meine Punkte wurden größtenteils gesagt, nur dass ich noch hinzufügen wollte, ich habe das mit dem Dispellen öfter als einmal gesagt. Ich habe es in jedem Try, nach jedem Try angesprochen. Ich habe Calfnine persönlich angeschrieben nochmal gehabt dazu. Und danach wurde es erst, dass er einmal pro Try etwa Dispellt hat. Also in einem Try waren es auch zwei, aber also das fand ich ein bisschen schade. Kann es eventuell möglich sein? Es ist nur eine Frage. Kann es eventuell möglich sein, dass als Kalfnein versucht hat zu decursen, er nichts mehr zu decursen hatte, weil er einfach die halbe Sekunde zu spät war? Wir hatten so oft, dass vier Leute, fünf Leute den Debuff hatten. Okay. So viel können wir nicht dispellen. Also. Okay. Deswegen habe ich ja gefragt, ob es sein könnte. Ja, ja. Und deswegen hatte ich geantwortet. Dann wollte ich Elysium, unsere Priesterheilerin, einmal sagen, ich fand's super, wie du alles, was man dir gesagt hat, ans Herz gelegt hast, direkt umgesetzt hast. Also, ich fand dich heute super. Dankeschön, du warst auch super. Ich bin durch. MJ, ich möchte einen Combat Log haben, nicht einen Screenshot. Nein, ich hab ja auch gesehen, wegen Reloch hab das nicht. Oh, das ist super. Da musst du unbedingt dran denken. Ja, ja, weil das brauche ich jedes Mal, ansonsten kann ich Leute nicht einschätzen. Gar nicht. Ich hatte es angesetzt, aber dann Reloch. Wie gesagt, wenn du einen Reloch machst, ja, weiß ich, es wieder anzumachen. Oder einfach nicht reloggen. Nee? Ich würde vom Raid alles ausmachen, was ich nicht brauche. Das heißt Big Wigs und das war's. Mehr brauche ich nicht. Und dann musst du auch nicht reloggen. Hast du sonst noch was, MJ? Nein. Gut. Dann von mir, sorry, dass es so gelaufen ist. Normalerweise kann ich euch sagen, findet der Raid samstags statt mit 20 Mann. Sind es weniger als 20, gibt es keinen Raid. Die ersten zwei Wochen machen wir das mit weniger. Das heißt, ich wollte einfach nicht, dass ihr umsonst da steht. Ich fand es auch gut, dass MJ gesagt hat, okay, dann macht er. Aber ihr habt jetzt auch gesehen, woran es krankt. Das heißt, wenn ihr mit Leuten aus der Gilde spielt, sagt es ihnen auch nochmal, seid zum Raid da. Weil sonst braucht man nicht in die Raid-Gilde gehen. Ne? Danke, dass ihr den ersten Boss gelegt habt. Ich hoffe, ihr habt wenigstens irgendwas rausgezogen. Und dann sieht man sich nächsten Samstag 19:30 spätestens. Ich würde es schön finden, wenn der Zinarmee sich jetzt mit Dryaden in die Bastelecke verzieht und einmal nachfragt. Und ich fände es sehr schön, wenn alle Leute, die sonst noch irgendwie jemanden wüssten, der in die Gilde kommen könnte, das jetzt mit MJ besprechen im Grillplatz. Das heißt, ich schiebe den MJ dahin und ich schiebe die Dryaden und den Zinarmee in die Bastelecke. User was moved out of your channel. User was moved out of your channel. User was allen anderen, die sonst nichts mehr haben, wünsche ich einen guten Abend, ein schönes restliches Wochenende und Amy, gute Besserung. Ich habe noch eine kleine Frage. Hat sich schon wieder langsam erholt. Ist your einfach nur sehr empfindlich. Wer hatte noch eine Frage? Gucke, das heißt, ich kann jetzt meine ID irgendwo verballern, nehme ich an. Kannst du verballern, weil wir gehen ja erst nächsten Samstag wieder. Ja, nur nicht, dass dann heißt, ne? Wenn du sie gehst. Umso besseren Loot hast du, umso mehr hast du schon gesehen, umso mehr weißt du, worauf es ankommt, umso besser läuft es nächste Woche. Ist doch eine Win-Win-Situation. Ja, ich wollte nur gefragt haben. Passt. So. Ich bin mal aus dem Channel. Ich schieb mal eben den Tree zu MJ, ja, weil der Tree hatte ja wirklich noch jemanden, glaube ich, ne? Ja, ich schreibe ihn gleich mal an, der schreibt okay, online. Ja, dann schiebe ich dich zu MJ. So, hatte sonst noch irgendjemanden? Nein. Wie läuft ich das wünsche hier? Euch einen schönen Abend. Ich dir auch. Tschüss. Tschüss. Raven? Laufen denn mehrere Raid-Kader nebeneinander oder wie? Nein, es läuft ein einziger Raid-Kader. Wir sind von Leuten wie Eatmadots von Klimperkutte, von Max F. in den letzten 4 Monaten Kalarama sehr, sehr deutlich verarscht worden und hintenrum. Wir haben sehr, sehr viele Dinge hinterher erfahren und von daher, wir mussten da ziemlich viel einstecken. Selber schuld. Und was hast du hintenrum erfahren? Da gab es nichts zu erfahren. Es gibt keinen Plan, kein Netzwerk, keine lang geplanten Aktionen. Junge! Und das ist auch der Grund, warum ich nicht mehr mit Raiden gehe, weil ich mir diesen Stress nicht mehr antue. Ich hätte normalerweise aufgehört, aber ich habe, also meine Freundin hat zu mir gesagt, hey komm, wenn die das irgendwie gebacken kriegen, dann lass die doch laufen, vertust du dir auch nichts. Und weil ich habe gesagt, ich gehe nicht mehr raiden, außer ich habe wirklich ausnahmsweise mal am Wochenende Zeit. Okay, wie sieht's aus, wenn es Laufen ist in einem Vierteljahr? Bist du dann mal wieder dabei oder bleibst du auch? Ich gehe zwischendurch bestimmt mal mit, wenn ich Zeit habe. Aber da meine Freundin auch 3 Kinder hat, kannst du dir vorstellen, dass das nicht allzu häufig der Fall sein wird. Okay. Und da ich mit 39 Jahren den Menschen jetzt kennengelernt habe, werde ich wohl dann nur noch sporadisch raiden gehen hier in dieser Gilde. Alles klar. Ja, aber ich glaube, das ist auch gar nicht so verkehrt, weil ich habe 14,5 Jahre lang durchgeradet, knapp 3300 Raids in dieser Gilde abgerissen. Rechnet das mal durch, das wären fast 4,5 Raids pro Woche. Da aber gar nicht seit WoW-Beginn dabei ist, müssten das mindestens 5 Raids pro Woche gewesen sein. Das haut nimmer hin, wo der doch fast immer nur an 2 Raid-Tagen teilnahm. Auch vor vielen Jahren schon. Das haut nicht hin! Ich bin müde. Ich möchte nicht mehr ärgern. Verstehe ich, ja. Okay, alles klar. Dankeschön für die Antwort. Und an den Eatmar Dots, weil irgendjemand von hier streamt ja gerade. Ich weiß sehr wohl, was du im Gildenchat geschrieben hast, aber ich weiß auch, was du den Leuten per Post geschrieben hast. Ich weiß, wie du die Leute angewispert hast. Ich weiß auch, was du in Discord geschrieben hast. Ich weiß, was du gemacht hast. Ich weiß, dass du denen eine Liste gegeben hast mit Leuten, die sie anschreiben sollen, damit sie sie aus der Gilde holen. Das weiß ich alles. Ich weiß, dass du mit den Offizieren vorher gesprochen hast, dass das am Mittwoch dann gemeinschaftlich gegangen wird. Mag alles sein, Eatmar Dots, aber du bist für mich ein größerer Hurensohn, als es Max F. jemals hätte sein können. Und damit verpiss dich, tschüss. Und irgendjemand von euch, der hier gerade streamt, wird nicht mehr leben, wenn ich rausfinde, wer es war. Das meine ich ernst. Wo sollte jemand streamen? Also, ich wünsche euch allen eine tolle Nacht. Dann könnt ihr mich alle am Arsch lecken. Albira, over!